Gewässer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Fowler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis. In der Menge Mäcki Messer, den man nichts fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, ihren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wacht auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Um der zunehmenden Verhärtung der Menschen zu begegnen, hatte der Geschäftsmann Jonathan Jeremiah Peachem einen Laden eröffnet, in dem die Elendsten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Man nannte ihn deshalb den König der Vereinigten Bettlerscharen von London. Hören Sie seinen Morgenchoral. Ja, diesen Morgenchoral werden wir ein bisschen später hören. Ich möchte auf ein kulturelles Großereignis hinweisen, das die Niemandslandhörerinnen und Hörer bestimmt interessiert. Es geht um eine neue Verfilmung von Brechts Drei-Groschen-Oper, aber auch von der Geschichte von Bertolt Brecht und die Schwierigkeiten bei der Aufführung dieses Stücks. Der Brecht-Drei-Groschen-Film. Dieser Film wird im Dezember in Deutschland in die Kinos kommen und ich erzähle mal ein bisschen was zum Inhalt. Also im August 1928 wird im Berliner Schiffbauerdamm Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper uraufgeführt. Bertolt Brecht wird hier von Herrn Lars Eidinger dargestellt. Das Stück wird zum vollen Erfolg, was den Urheber dazu veranlasst, sein Werk für eine Filmadaptation vorzubereiten. Der Komponist Kurt Weill, gespielt von Robert Stadlober, steht ihm tatkräftig zur Seite. Gemeinsam streben sie danach, die Drei-Groschen-Oper auf die große Leinwand zu bringen. Doch ihr Vorhaben, die im 19. Jahrhundert angesiedelte Geschichte rund um den Ganoven Mäcki Messer, dem gibt Tobias Moretti die Form, der mit Polly, dargestellt von Hannah Herzsprung, der Tochter des sogenannten Bettlerkönigs Jonathan Jeremiah Peachem von Joachim Krohl, gespielt, durchgebrannt ist, zu verfilmen, scheitert schon bald an den unterschiedlichen Absichten von Autor und Produktionsfirma. Während Brecht nicht weniger als den außergewöhnlichsten Film aller Zeiten drehen will, verfolgen die Produzenten rein wirtschaftliche Interessen. Schlussendlich bringt Brecht die Produktionsfirma sogar vor Gericht. So viel zur Inhaltsangabe dieses Films. Ich habe hier den Trailer, wir hören da mal rein und danach geht's weiter mit der Drei-Groschen-Oper. Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Handschuhe und eine Narbe. Groschenhoch war es ein Versuch, der völligen Verblödung der Oper entgegenzuwirken. Anstatt das. Wir spielen die Vorgänge hinter den Vorgängen. Stopp! Herr Brecht, Sie sind verrückt geworden. Wissen Sie, was allein diese Szene kostet? Brauchen Sie Spaß! Die Filmindustrie ist zu doof. Die muss erst bankrott gehen. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Du kamst von Birma herum. Meiner Meinung nach haben wir nicht die richtigen Leute an der Spitze des Staates. Wir brauchen Geschäftsleute, so wie wir. Ich bin überzeugt, dass die Zeit einer solchen Staatsführung kommen wird. Sie wird mich zu ihren Anhängern zählen. Moment bitte, nochmal auf Anfang. Ich werde in die Literatur eingehen als ein Mann, der den Vers geschrieben hat. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen. Ja, das ist der Trailer und das ist ungefähr das, was die Drei-Groschen-Oper, der Film, zu bieten hat. Der Regisseur ist Herr Joachim Lang, wie gesagt, mit Lars Eidinger, Tobias Moretti, Hanna Herzsprung und vielen, vielen anderen. Produktionsland Deutschland. Der Film wird 2 Stunden und 16 Minuten dauern. Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist, der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, verschache dein Ehweib, du Ficht, der Herrgott für dich ist der Luft. Er zeigt dir's beim jüngsten Gericht. Von seiner Frau erfährt Jonathan Peachum, dass seine Tochter Polly ein merkwürdiges Verhältnis mit einem jungen Mann hat. So erfährt Peachum, dass der Geliebte seiner Tochter, der berüchtigte Räuberhauptmann Mackie Messer selbst ist, und erzählt es seiner entsetzten Frau.

schlagen den Mast. Es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen und man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit In diesem Augenblick erscheint Londons oberster Polizeichef Brown. Die Banditen nennen ihn Tiger Brown. Er ist ein guter Freund Mackie Messers, von dessen Schandtaten er nichts sieht noch hört. Tiger Brown kommt, um Mackie Messer zu seiner Hochzeit zu beglückwünschen. In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKeith und der Polizeipräsident Brown den Kanonensong. Estem escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Niemands Land Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 77. Teil. Erika Mann, Spaniens Kinder. No pasarán. Pasaremos. Y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Die Schauspielerin und Autorin Erika Mann, Tochter des berühmten Schriftstellers Thomas Mann, hielt sich zusammen mit ihrem Bruder Klaus im Juni und im Juli 1938 im republikanischen Spanien auf. Sie berichtet: Das Schrecklichste und das Ergreifende der spanischen Situation, nirgends wird es deutlicher als angesichts der Kinder. Die Tragödie des überfallenen Volkes, in den hungrigen Gesichtchen der Kinder steht sie zu lesen, aus ihren zerlumpten Kleidchen spricht sie, und sie bestürmt unsere Herzen, wenn wir die Vertriebenen schlafen sehen, in den dunklen Stationen der Untergrundbahnen, unter den Brücken, in den Refugios. Es sind so viele Kinder in Spanien, so viele Babys, auch jetzt noch, während des Krieges, werden sie zu Tausenden geboren. Die Erneuerungskraft und der Lebenswille dieses Volkes kennt weder Angst noch Kleinmut. Wenn die Väter gefallen sind und die Mütter gestorben, auf der Flucht aus den zerstörten Städten, dann sind die Kinder allein. Sie irren umher, tagelang oft, auf den heißen Landstraßen, in den kahlen Bergen, bis man sie findet. Oft sind sie halb verhungert und krank vor Angst und Verlassenheit. Oft sind sie verwundet. Ein Granatsplitter hat sie getroffen oder ein Stein aus einem Haus, das zusammenbrach. Das Problem der Kinder, ihrer Rettung und Bergung, ihrer Ernährung und Erziehung ist brennend. Die Republik kennt kein Wichtigeres. Man hat Heime eingerichtet, Schulen, Kinderrestaurants, aber von den etwa 450.000 Kindern, die ohne Wohnung sind, leben erst etwa 60.000 in der Geborgenheit von Unterkunftshäusern, Sanatorien und Landschulen. Die anderen sind den Zufällen und Gefahren des Krieges preisgegeben, viele von ihnen dem Hunger. Die Kinderheime werden von der Regierung unterhalten oder von der Bevölkerung oder von ausländischen Wohlfahrtsorganisationen oder von den Soldaten der spanischen und internationalen Brigaden. Wir haben Heime gesehen, die ganz von den Soldaten lebten. Ihren Monatslohn geben diese Männer freiwillig und zu einem bedeutenden Teil den Kindern, für deren Zukunft sie kämpfen. Die Heime sind schön gelegen, meist hat man die prächtigen Villen und Paläste flüchtiger Faschisten verwandt. Es ist seltsam zu sehen, wie in einer einzigen riesenhaften, elegant gekachelten Badestube 10 kleine Betten stehen, wie das pompöse Esszimmer des vornehmen Ehepaars, das hier gehaust hat, zum Versammlungssaal für 300 Kinder wurde und wie der Ankleideraum der Dame Platz schafft für eine ganze Schulklasse. Wir sind in vielen Heimen gewesen. Kinder sind glücklich von Natur. Sie vergessen ganz schnell das Schreckliche, was hinter ihnen liegt. Dass sie in wirklichen Betten schlafen, dass man ihnen zu essen gibt, dass sie Lieder und Tänze lernen, dass sie Briefe an die Soldaten schreiben können, die ihnen dies Heim geschenkt haben, all das macht sie lustig, eifrig und gefügig. Eine Gruppe von 10- bis 12-jährigen Buben und Mädchen hat Gymnastikunterricht, als wir eintreten. Es ist ein sehr anmutiger und figurenreicher andalusischer Volkstanz, den sie lernen. Seltsam, wie alle Volkstänze einander erinnern, wenn etwa der Bursch sich auf die Knie niederlässt und an der einen erhobenen Hand das Mädchen führt, das sich um ihn herum im Kreise dreht, dann wäre eine Schuhplattler-Melodie als Begleitung ebenso passend wie diese spanische, die freilich schwermütiger ist und schon viel von der grenzenlosen Traurigkeit der afrikanischen Wüste enthält. Die Kinder sind sehr bei der Sache. Dies ist eine Art Generalprobe, denn am nächsten Nachmittag werden Soldaten von der berühmten und geliebten 43. Division erwartet, die sich, nachdem sie ihre Stellung 2 Monate lang gegen ein ganzes feindliches Armeekorps verteidigt hatte, als die Munition zu Ende ging, bis zur Grenze durchschlug, wobei sie alle Bauern des Gebietes mit Frauen, Kindern und Vieh in Sicherheit brachte. In Frankreich ließ man die 12.000 Menschen abstimmen, ob sie zu Franco oder in die Republik zurück wollten. Zu 99%, ehrlichen 99%, denn diese Abstimmung war frei, entschieden die Flüchtlinge sich für Barcelona. Für das Fest, das die Kinder den Heimgekehrten geben wollen, probieren sie nun mit großer Hingabe. Da heulen die Sirenen. Das Klavier verstummt. Die tanzenden Kinder lassen die Arme sinken. Das Haus hat keinen Keller, der als Luftschutzbunker in Frage käme. Aus allen Zimmern strömen die Kinder. Sie laufen in den Garten, wo sie sich unter den Büschen und Bäumen verstecken. Aber sie haben keine Angst. Fast ist es, als spielten sie Räuber und Prinzessin. Der Gedanke ist abscheulich, dass hier eine Bombe einschlagen könnte, dass all diese Kleinen, die man gerettet hat, evakuiert aus den gefährdetsten Städten, hereingeholt von den Straßen, geborgen aus den Trümmern, nun ermordet werden könnten in ihrer neuen Heimat. Es geht gut, diesmal. Wenn der Alarm vorüber ist, begeben sie sich wieder in ihre Positionen, die schwermütige andalusische Melodie setzt ein, die Kinder tanzen. Andere Kinder zeichnen. Das Thema ist frei, man darf die Sonne abmalen oder einen Apfelbaum. Von 30 Kindern zeichnen 23 einen Fliegerangriff auf eine Stadt. Aus allen Häusern schlagen Flammen, Bomben fallen aus einem roten Himmel. In einem felsigen Refugio stehen 2 winzige Kinder Hand in Hand. Sie sehen, wie eine Frau zusammenbricht, die wahrscheinlich ihre Mutter ist. Viele tote Männer liegen steif wie Marionetten auf den Straßen. Mit grässlicher Eindringlichkeit sprechen die bunten Bildchen von dem unvergesslich scheußlichen des Überfalls auf Wehrlose. Die Kinder sind lustig, während sie zeichnen, aber dies ihr selbstgewähltes Thema, Bombardeo, Bombardement, das sie mit so viel kindlicher Genialität abzuwandeln wissen, beherrscht ihr Leben. Wir unterhalten uns lange mit der Leiterin in einem der Heime. Sie erzählt uns von diesem 2-Jährigen, der hier seine ersten Gehversuche macht, dass keiner seinen Namen kennt. Wir wissen auch nicht, wie alt er ist, nur dass der Vater gefallen ist, bei Castillon, das wissen wir. Die Mutter war in Tortosa, als die Stadt 3 Tage und 3 Nächte lang bombardiert wurde. Dabei ist sie wahnsinnig geworden. Das Baby hat man uns gebracht, es war blind vor Hunger. Jetzt geht es ihm schon wieder gut. Aber die hellen Augen des Kindchens sind immer noch schwärzlich verklebt von der Salbe, mit der man die Hungererblindung behandelt. Wir fragen nach den Schicksalen der anderen Kinder. Alle haben sie ähnliche Geschichten. Ein etwas älterer Junge ist aus dem von Franco besetzten Gebiet hierher entflohen. Den Vater hatte man erschossen, die Mutter arbeitet in einem Hospital. Als wir den Buben fragen, er war hellblond und sah aus wie ein kleiner Norweger, viele Katalanen haben diesen Typus, fragten, warum er denn das getan hätte, sagte er mit großer Selbstverständlichkeit, aber ich bin Republikaner. Es klingt wie aus einem Märchenbuch für Antifaschisten und ist wahr dabei. Die 17 Kinderheime im gouvernementalen Spanien, die unter dem schweizerischen Patronat stehen, beherbergen augenblicklich 750 Kinder. 36 kleine Mädchen, die ganz von der Menschenfreundlichkeit der Schweizer leben, haben wir besucht. Es genügt, erklärte man uns, wenn wir für jedes Kind pro Monat 15 Schweizer Franken bekommen oder viel mehr Lebensmittel im Wert von 15 Schweizer Franken. Dann kann ein Kind hier leben. Denn natürlich, ein wenig gelbe Erbsen und etwas Brot gibt es außerdem. Drolligerweise empfinden die spanischen Kinder, denen man gesagt hat, dass sie in einem Schweizerheim wohnen, sich ganz als Schweizer. Dass ihnen so gut ging, dass sie neben dem bescheidenen Frühstück und dem kargen Mittag- und Abendessen auch noch am Nachmittag eine Tasse Kondensmilch mit Wasser bekommen konnten, hatte man die Kinder gefragt, ob sie damit einverstanden wären, wenn diese Teemahlzeit von nun ab ausfiele und dafür Kinder in einem Spanienheim die Wassermilch am Morgen bekämen. Alle Kinder hatten zugestimmt. Und jetzt, erzählten sie uns stolz, jetzt haben die spanischen Kinder wenigstens was zum Frühstück. Die vielen armen, hübschen, rührenden, hilflosen spanischen Kinder. Wir haben viele von ihnen beisammen gesehen in einem der neuen Kinderrestaurants, die von der Regierung eingerichtet worden sind. In einem einzigen dieser Restaurants, von denen es jetzt schon viele gibt, zwei in Barcelona allein und zwei weitere sind dort im Aufbau, essen täglich 2000 Kinder. An winzigen, fichtenen Tischen sitzen sie auf Stühlchen, die aussehen wie aus Schneewittchen und die sieben Zwerge, und bekommen ihre eine Mahlzeit am Tag, die freilich besser ist als das, was man uns im Hotel zu bieten hatte. Ein großer Teller von Garbanzos, gelben Erbsen, die sogar durch ein halbes hartes Ei verzaubert werden, steht vor jedem Kind. Dann gibt es ein Stückchen Fleisch und zum Nachtisch eine ganze Semmel von grün-grauer Beschaffenheit und ein Stück Schokolade. Freundliche und appetitlich aussehende Wärterinnen in hellblauen Kattunschürzen betreuen die Mahlzeit. Die Kinder sind artig und ganz versunken in die herrliche Betätigung des Essens. Draußen vor der Tür auf der Straße und an den Fenstern stehen zu Hunderten die Mütter, von denen viele vielleicht hungrig sind an diesem Tag und schauen zu, wie ihre Lieblinge satt werden. Die Städte und Dörfer der Spanischen Republik haben viel Entsetzliches erlebt und viel menschlich Ergreifendes, viel großartig Rührendes trägt sich doch zu. Nichts aber ist so fürchterlich, nichts erregt Mitleid und Empörung so unmittelbar wie das Schicksal der spanischen Kinder. Und nichts kann schöner sein, nichts erschütternder und hoffnungsvoller als die opferfreudige Liebe, die den Kindern zugewandt ist und die helfen muss, ihre Leben hinüberzuretten in eine befreite Zukunft. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 77. Teil. Eine Niemandslandproduktion 2018. Zum Nachlesen der Literaturhinweis und ein paar Angaben zur Autorin Erika Mann. Erika Mann wurde 1905 in München geboren. Sie war Bühnenschauspielerin und Autorin, Mitbegründerin des Kabaretts Die Pfeffermühle. Im März 1933 flüchtete sie vor den Nazis in die Schweiz. Ab September 1936 lebte sie in New York. Sie hielt Vorträge über die Nazi-Barbarei. Gemeinsam mit ihrem Bruder Klaus befand sie sich im Juni und Juli 1938 im republikanischen Spanien. In den Jahren 1940 und 1941 war Erika Mann Mitarbeiterin der BBC in London. Zwischen 1943 und 1945 war sie Kriegsberichterstatterin auf Seiten der US-Armee. Ab 1952 lebte Erika Mann in der Schweiz, in Erlenbach und Kilchberg. Erika Mann starb 1969 in Zürich. Spaniens Kinder von 1938 stammt aus dem Buch Blitze überm Ozean, Aufsätze, Reden, Reportagen. herausgegeben von Irmela von der Lühe und Uwe Naumann, erschienen im Rowohlt Verlag Rheinbeck im Jahr 2000. Mittlerweile eine herrliche Sonne hier über der gräflichen Hauptstadt Krakatoniens. Und ich habe Werner am Mikrofon, der ist nämlich auch schon hier. Hallo, guten Morgen. Stimmt, ich bin auch hier. Und die Frage ist tatsächlich die, warum sind wir heute überhaupt hier, Dedi? Warum? Wir müssen doch genauso wie tausende von anderen Journalisten jetzt in London sein. London Calling. Ah, da, zur Hochzeit. Da heiratet doch dieser Typ da, Harry El Sucio. Gegen wen? Gegen wen heiratet er? Wie heißt die Frau noch? Ja. Die Meghan Markle. Merkel, glaube ich. Das ist eine Verwandte von Angela Merkel. Merkel. Und wir sitzen hier nutzlos rum, ja. Nein. Ich habe schon eine Hommage. Und zwar habe ich die Hochzeit des Gangsterkönigs Mackie Messer mit der Tochter des Polizeipräsidenten in der Drei-Groschen-Oper hier bekannt gegeben. Die haben schon das Hochzeitslied gesungen. Insofern sind wir absolut in der Aktualität. Es ist ein Stück aus der Drei-Groschen-Oper. Die Gangster und Gauner heiraten untereinander. Ja, das stimmt. Nee, also ich wollte tatsächlich hinfahren. Du wärst hingefahren. Ja. Aber als was? Als Niemandsland-Journalist? Natürlich. Und wir müssen doch Hofberichterstattung wissen, was die Gangster da oben treiben. Ne? Aber am Ende bin ich eben doch nicht mitgefahren. Warum? Weil unsere hier, der sechste Philipp, den wir inzwischen haben, und seine Frau Leti, die werden nicht hinfahren. Dann habe ich gedacht, ja, dann bleibe ich auch hier. Warum fahren die denn nicht dahin? Ja, das ist wirklich erstaunlich, wo die offenbar sogar noch befreundet sind. Eben, ist doch ein Monarchisten-Event. Genau, also im Prinzip ist es Pflicht da, zu erscheinen und sich sehen zu lassen und so weiter. Aber in diesem Fall war es leider nicht möglich, weil die Leti, sie ganz alleine, unsere Königin, die hat für morgen einen offiziellen Staatsbesuch in der Dominikanischen Republik und in Haiti. Und das geht natürlich, die Arbeit geht vor, ist doch klar. Ne? Und dann, ihr Mann könnte dann ja theoretisch alleine hinfahren nach London, um sie dort auch königlich zu vertreten. Und das traut er sich aber wahrscheinlich nicht. Würde er wahrscheinlich gerne, liebend gerne würde er da alleine hin. Aber wenn er dort ohne Leti erscheint, dann geht's wieder los. Diese Gerüchteküche, ist doch was dran an der Scheidung und so weiter. Und deshalb kommen die jetzt überhaupt nicht, weder er noch sie. Ja, so sieht das aus in unseren Königshäusern hier in Europa. Es geht zu wie im Märchen. Steinreich, stinkreich. Nur die neue Braut soll eine bürgerliche sein. Das heißt, sie hat kein blaues Blut. Und das ist auch wieder ein Minuspunkt für die Adelshäuser. Andererseits ist das gut. Dadurch kommt wieder frisches Blut in diese Mischpoke. Und dann können sie wieder die nächsten Generationen so weitermachen. Als Drohnen im Speck. Also früher hieß es ja, Krieg den Palästen, Friede den Hütten. Ne? Aber wenn jetzt diese Typen da immer bürgerliche Frauen oder bürgerliche Männer heiraten, dann kommen wir doch vielleicht auch wieder einen Schritt weiter in Richtung Krieg den Hütten, Paläste für alle. Oh, du hast ein Stichwort gegeben, und zwar Pablo Iglesias. Der hat sich einen kleinen Palast gebaut, beziehungsweise er hat den gekauft, ein sogenanntes Chalet, zusammen mit seiner Frau. Und das ist im Moment das Thema Nummer eins. Ich habe heute Morgen Radio Nacional gehört, dann die Cadena Ser und dann hier Catalunya Radio. Und überall das Gleiche, das schöne Landhaus von Pablo Iglesias, dem linken, rebellischen Führer von der Podemos-Partei, der alternativen Anti-System-Podemos-Partei, der ist nun ein reicher Hausbesitzer, der hat sich für 600.000 und noch was Euro ein Chalet finanziert und nun hat man auch mittlerweile rausbekommen, er hat sogar geerbt, ich glaube irgendwie 1 Million, weil seine Eltern auch oder sein Vater mehrere Häuser besitzt und so weiter und so weiter. Damit haben die bürgerlichen Medien nun ihr Thema gefunden, um die linke Bewegung zu diskreditieren, weil sie denken, das wird die Linken aber ganz ordentlich und mächtig niederdrücken. Von denen hat einer ein Haus. Salonkommunisten, haben die früher gesagt. Für mich ist das einfach kein Thema, oder? Werner, was denkst du? Ist das so fürchterlich, dass der ein Haus hat? Er hat es ja noch gar nicht. Im Moment wohnt er immer noch in Madrid zusammen mit seiner Frau. Also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich haben sie nicht geheiratet. Die heißt Irene Montero und ist auch von der gleichen Partei, von Podemos. Jedenfalls sind die zusammen und erwarten jetzt bald, irgendwann im Herbst, dann Zwillinge. Und dann, wie das so viele junge Familien machen, die Familie wird größer, dann denkt man dran, sich eine größere Wohnung zu suchen. Und jetzt ist ihm halt eingefallen, aus Madrid wegzugehen, aber nur 40 Kilometer, weil er da ja arbeitet im Parlament und für die Partei und so weiter. Und das ist jetzt aber nicht so ein kleines Einfamilienhäuschen, sondern was man hier ein Chalet nennt. Also relativ groß und was natürlich das ganz Schlimme ist, mit einem kleinen Schwimmbad hinterm Haus. Und das ist jetzt natürlich ist der böse Beweis, dass der Vertreter der von dieser linken Partei eben doch auch korrupt ist. Nur das Haus gehört ihm natürlich noch gar nicht. Ne? Die Gesamtkosten sollen sich wohl auf 600.000 Euro belaufen. Und 540 davon sollen 540.000 davon sollen finanziert werden. Ja, wie? Durch über eine Hypothek. Hypothek, ne? Genau. Also über 80% Hypothekenfinanzierung. Ja. Ob wir das durchstehen, weil er wird ja ungefähr 40 Jahre abzahlen müssen. Die Presse hat das schon alles 30, nachgerechnet. 30 Jahre. Ja, gut. Nee, ich hab lass mal den Zinssatz steigen im Jahr 2028. Ne? Bei der großen Wirtschaftskrise 2028. Da kann also einiges passieren. Man könnte das interpretieren als Beweis dafür, dass die als Chefs, sagen wir mal, von dieser Partei, dass das der Beweis ist, dass die Vertrauen haben in die Zukunft. Ne? Die denken also, sie können in den nächsten 30 Jahren jeden Monat 1.500 Euro abbezahlen. Ja, also im Moment gehört es noch der Bank, dieses Anwesen. Und im Grunde sind in der gleichen Situation wie sehr viele Leute hier. Ne? Die müssen entweder mehr noch als 1.500 oder auch weniger als 1.500 abdrücken für die Hypothek, die sie haben. Normale Leute und in Anführungszeichen, aber auch von denen, die da oben sitzen, also unsere Politiker jetzt von allen Parteien, ne? Und da ist natürlich auch dieses Phänomen, dass die nicht nur ein oder zwei oder drei Wohnungen oder Attikos oder wie sagt man auf Deutsch Lofts oder sonstige Gelände Loft, das klingt gut. In ihrem Besitz haben. Nur die kaufen diese Sachen, um damit zu spekulieren. Der Pablo Iglesias und die Irene Montero, die wollen da wohnen. Ja? Also das ist vielleicht doch auch noch ein kleiner Unterschied bei dieser Angelegenheit. Aber das wollen natürlich die Leute, die jetzt diese Geschichte da nehmen, als Anlass, um wieder mal gegen die Linken zu hetzen. Das ist denen natürlich völlig egal, solche Aspekte. Ja, es geht um Linkenhetze, das ist richtig, und die findet schon fleißig statt in den Medien. Die rechte, ultrarechte Tageszeitung ABC, die wurde heute Morgen zitiert im Morgenmagazin von Radio National, die hat schon Leute befragen lassen durch ihre Journalisten in diesem reichen Viertel, wo Pablo Iglesias und Irene Montero dieses Haus da also gekauft haben. Und da gab es sehr hämische Sachen, wie zum Beispiel haben da Nachbarn geäußert, wir sind froh, wenn die kommen. Dann wird es weniger Hausbesetzungen geben und es wird weniger Diebstähle hier geben. Hier wird dann weniger geklaut, wenn die hier sind. Also fieser kann man eigentlich nicht mehr vorgehen. Aber das ist ungefähr der Tenor der Rechtspresse. Die fühlen sich pudelwohl mit so einem Thema und finden das richtig klasse. Ja, so sieht's aus mittlerweile in Barcelona, beziehungsweise in Spanien. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Ja, was gibt's heute eigentlich auf deinem Programm hier im Niemandsland, Werner? Was hast du da auf deinem Zettel stehen? Ich sehe da, du hast da einiges. Voilà, ich habe so viele Zettel. Lass mich mal sehen, was haben wir denn? Was wir unbedingt besprechen müssen, ist natürlich die Situation hier, die neue Situation im rechtspopulistischen Katalanismus, der nun eigentlich ein Gesicht rausgekehrt hat mit diesem neuen Präsident, aber das jetzt vielleicht für viele neu ist und das jetzt viele Leute vielleicht auch ein bisschen, ich hoffe zumindest, ich glaube es nicht, umdenken lässt, damit diese Leute einmal sagen, Moment, Moment, mit diesem Typen haben wir uns eingelassen, dass also Leute wie Carles Riera und Ana Gabriel und die Leute von der CUP, linke Leute eigentlich, die ein soziales Gewissen haben, die auch eine antifaschistische und antirassistische Erziehung und Tradition genossen haben, dass die merken auf einmal, hoch, wir haben da aber einen ganz schönen Hassprediger hier in die Generalitat bekommen, in den Palau der Generalitat. Der neu gewählte Präsident der Generalitat, der sehr ehrenwerte Herr Quim Torra, el molt honorable Señor Quim Torra, der schrieb unter anderem, und wirklich, die Presse hat nun seitenweise seine gesammelten Hasswerke und seine ideologische Suprematie-Poesie veröffentlicht. Der schrieb unter anderem, ich zitiere mal aus einem Artikel vom 19.12.2012, von diesen Artikeln gibt es Dutzende, die überall verstreut in verschiedenen katalanistischen Publikationen veröffentlicht wurden. Da schrieb er über die Spanier, die er Bestien nennt, ich zitiere mal, jetzt siehst du dein Land und du sprichst wieder zu den Bestien. Doch sind sie von einer anderen Art. Aasfresser, Giftschlangen, Hyänen. Bestien in Menschengestalt, die Hass absondern. Einen ekelerregenden, bestürzenden Hass. Wie ein mit Moos bewachsenes, künstliches Gebiss. Wenn sie natürlich Spanisch sprechen und nicht Katalanisch. Dieser Herr fährt fort über die spanischen Bestien. Sie wimmeln überall herum, diese spanischen Bestien. Sie leben, sterben und vermehren sich. Ich zitiere nicht mehr, das ist genug, glaube ich. So geht es weiter, seitenweise, in verschiedenen Publikationen und Tweets dieses ehrenwerten katalanischen Herrenmenschen. Ein notorischer Hassprediger vor dem Herrn, von Herrn Puigdemont persönlich per Fingerzeig ernannt, das hatten wir schon oft betont, um die Abspaltung Kataloniens von Spanien weiter voranzutreiben. Ein letztes Hasszitat von diesem Herrn. Der Katalanismus basiert auf einer bis aufs Blut geführten Verteidigung unserer Identität, unserer Kultur und unseres Stolzes, Katalanen zu sein. Was für ein schöner Sonntag. Man Man kann dem Typ fast dankbar sein, weil wer es jetzt endlich gemerkt hat oder noch nicht gemerkt hat, der hat hier die absolute Gelegenheit, einmal genau hinzugucken, mit was für Krawattenträgern und mit was für Hasspredigern sich da viele Gutmenschen, katalanische und katalanistische Separatisten, Gutmenschen eingelassen haben, oder? Was denkst du? Ja, genau. Und der hat dann aber auch in Zukunft keine Ausrede mehr, und zu sagen, ja, wir haben das ja alles nicht gewusst. Ne? Also dieser Torra ist ganz klar ein verbohrter Nationalist, und der Pedro Sanchez, der Vorsitzende von der Sozialistischen Partei hier, der hat in Bezug auf diesen Torra gesagt, Xenophobie, und das ist unser neuer, unser Le Pen hier. Ne? Gestern hat er das gesagt. Ja. Ne? Und Werner, SOS Rassismus hat sich auch geäußert. SOS Rassismus hat die Antrittsrede dieses Herrn auf das Schärfste kritisiert und hat die als ein xenophobes und rassistisches Manifest, sagen wir mal, verurteilt und hat die Leute dazu aufgerufen, sich heftig von diesem Mann und von seiner Ideologie zu distanzieren. Die würde nur Unfrieden und würde nur Hass stiften. A internet ja som una república lliure, ja està, ja ens hem desconnectat, no? El problema és que ara hem de trobar la manera jurídica d'acabar això de resoldre-ho. Però l'important és que hàgim desconnectat, que ens connectem. Ja, völlig zu Recht natürlich. Nur man darf halt oder muss dann gleichzeitig sagen, die auf der anderen Seite von der Zentralregierung, von den spanischen Parteien Ciudadanos und PP, die sind natürlich genau gleich drauf, nur würden die eben, drücken die sich vorsichtiger aus und nicht so blöd wie dieser Torra da, oder so offensichtlich, ja. Da ist zum Beispiel dieser Albiol, das ist der Vorsitzende der PP hier in Katalonien, der war früher Bürgermeister in Badalona und ist dort schon bekannt gewesen als ein xenophober, rassistischer Typ, ne? Und jetzt erst gestern wieder oder vorgestern hat er sich dagegen ausgesprochen, dass in Badalona, also da, wo er früher war, dass da von Pakistanern eine neue Moschee dann gebaut werden soll. Gut, ich meine, hier in Spanien, in Katalonien, in Deutschland, ne, dieser Söder da zum Beispiel in Bayern, der ist ja da auch nicht so weit weg davon. Und dann die AfD in Deutschland, da hat jetzt gerade wieder mal die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen das Verfahren eingestellt gegen diesen Gauland von der AfD, ne, wegen Volksverhetzung. Überall passiert das Gleiche, oder in Italien auch. Jetzt soll es eine neue Regierung geben, von wem? Zwischen der xenophoben und rassistischen Lega Norte und dieser Bewegung Cinque Stelle. Also sehr populistisch, die Cinque Stelle, und offen rassistisch, diese Lega Norte. Die sollen also jetzt die neue Regierung stellen in Italien. Und jetzt abgesehen von den Auswirkungen auf Europa, Europäische Union, weil die ja beide auch dagegen sind, gegen die europäische Integration und am liebsten wieder raus wollten, mindestens die Cinque Stelle. Und eben auch eine weitere Bestätigung für diese Fremdenfeindlichkeit, die überall am Ansteigen ist. Also hier in Katalonien haben wir natürlich das sehr nahe jetzt mit dieser Unabhängigkeitsbestrebung und diesem neuen Präsidenten hier, diesem Herrn Torra. Thank you. Ja, wo wird's drauf hinauslaufen? Es geht natürlich in letzter Konsequenz, wenn man diese ganzen Linien jetzt weiterführt und verlängert, geht es mit Volldampf in eine Art Jugoslawienkrieg. Es geht in die Gewalt. Hört, wie er schreit, Gewalt, Gewalt, der Herr im Parlamente. Und alsbald fallen knüppeldick aufs ungebogene Genick der Staatsmacht Argumente. Den antifaschistischen Widerstand lässt man nach 25 Jahren hochleben. Da sabbert mancher Lügenmund, da kann sich mancher feige Hund sein Heldenröcklein beheben. Der Kanzler preist Legalität mit seiner Silberzunge. Der hat im Dritten Reich auch gut sein Maul an die Faschistenbrut und höchst legal verdungen. Demokratie, gefesselte Frau, die dich gefangen halten, jagen deine Kinder. Hört, wie er lügt, Gewalt, Gewalt, der reiche Volksverhetzer. Und alsbald wächst da ein Gesetz, gedüngt mit Vaterlandsgeschwätz, daran erhängt man Ketzer. Was Freiheit, Gleichheit, schaut euch um, wer hat denn gleiche Rechte? Wie Springer, der mit blankem Geld fein unterdrückt, was ihm missfällt, was Aufklärungen brächte. Des Reichtums Fangzahn im Gewiss von Riesenmonopolen wird angebietet hierzuland und doch ist Macht in einer Hand dem ganzen Volk gestohlen. Demokratie, gefesselte Frau, die dich gefangen halten, jagen deine Kinder. Hört, wie sie schreien, Gewalt, Gewalt, die frommen Friedensfreunde. Und alsbald schützt das Militär mit dem gesegneten Gewehr die Feste der Gemeinde. Gesittet sitzt man dann und speist in den Karfreitagsnächten das Fleisch und Blut von dem, der ging als Opfer Martin Luther King. Den speisen die Gerechten. Steh auf, Philister, über dir, das Jammern hilft nicht weiter. Auch David konnte nicht nur bauen auf Salbe und aufs Gottvertrauen. Der hatte eine Schleuder. Demokratie, gefesselte Frau, die dich gefangen halten, jagen deine Kinder. Es ist keine Zeit, in den Kammern zu beten, und gibt uns der Himmel an Ostern auch Recht. Bei uns wird das Recht mit Gesetzen zertreten, solange nicht die Gewalt der Herrschenden brecht. Es ist Samstag, der 19. Mai 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im Niemandsland. Berlin, Thema Bundeswehr. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag die deutliche Aufstockung des Wehretats in den nächsten Jahren verteidigt. Es geht nicht um Aufrüstung, sondern ganz einfach um Ausrüstung, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei den Haushaltsberatungen im Bundestag. In der Aussprache pflichtete ihr die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ebenfalls CDU bei. Es seien demnach stetig mehr Mittel nötig, sagte sie. Von der Leyen hält für die kommenden Jahre jedoch einige Milliarden mehr für erforderlich als von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, geplant. Am Dienstagabend hatte von der Leyen beim jährlichen Empfang des Reservistenverbandes zudem erklärt, dass wegen der wachsenden Spannungen mit Russland Reservisten aus ihrer Sicht für die Bundeswehr an Bedeutung gewinnen würden. Eine einsatzbereite Bundeswehr brauche eine starke Reserve. Werner, du kannst dich also noch melden. als Reserveleutnant Kuhn dann dich bei Frau von der Leyen melden und mit an die Front gegen Russland, gegen das brutale Putin-Regime. Heimatfront. Ja, Heimatfront sowieso. Aber Eingraben, Volkssturm. Ja, genau, die letzten, hieß, ne? Die letzten. Ja, ja. Dann die Jugendlichen, die Zwölfjährigen und du dann noch dabei im Volkssturm. Nee, ich bin ja damals nach Berlin, damit ich nicht eingezogen wurde und dabei bleibe ich auch. Also nicht gedient, ein Drückeberger. Nee, genau, ein Vaterlandsverräter. Vaterlandsverräter. Brüssel. Belgien darf Ex-Minister nicht ausliefern. Die von Spanien beantragten europäischen Haftbefehle gegen die drei katalanischen Ex-Minister Meritxell Batet, Antoni Comín und Luis Puig in Belgien sind nach Ansicht eines Brüsselers Gericht nicht vollstreckbar. Es gebe keine entsprechende nationale Haftbefehle. So befand das zuständige Gericht am Mittwoch in Brüssel. Gegen die Entscheidung kann noch Berufung eingelegt werden. Spanien hat das natürlich getan. Genf. Gewalt und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr fast 31 Millionen Menschen innerhalb ihres eigenen Landes in die Flucht getrieben. Allein 11,8 Millionen Menschen, fast doppelt so viele wie 2016, seien aufgrund von bewaffneten Konflikten zu Binnenflüchtlingen geworden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des in Genf ansässigen Beobachtungszentrums für Binnenvertriebene und des norwegischen Flüchtlingsrats. Brüssel. Die US-Fastfood-Kette McDonald's hat nach Angaben von Gewerkschaften in den vergangenen Jahren ihre Anstrengungen, Steuern zu umgehen, vergrößert. Das Unternehmen nutze unter anderem eine Vielzahl zwischengeschalteter Firmen in Steuerparadiesen wie den Bermudas und den Cayman Islands. Das teilten europäische und amerikanische Beschäftigtenvertreter am Montag in Brüssel mit. Die Strukturen seien so undurchsichtig, dass die Steuerverpflichtungen des Unternehmens nicht nachvollziehbar seien. Die Gewerkschaften hatten Anfang 2015 bereits in einem ähnlichen Report die entsprechenden Praktiken von McDonald's angeprangert. Barcelona. Katalonien hat einen neuen Regierungschef. Der will aber nicht so richtig. Der hat gesagt, ich bin nicht der Präsident. Unser Präsident ist in Berlin. Er hat auch diese seltsame Medaille sich nicht umhängen lassen, die die katalanischen Präsidenten bekommen bei ihrer Amtseinführung. Und er hat das Ritual der Amtseinführung in einem kleinen, fast familiären, intimen Kreis, abgeschottet von der Öffentlichkeit, keine Medien waren zugelassen, außer die ihm hörigen katalanischen Medien von dem dritten katalanischen Fernsehprogramm hier, TV3. Und so wird's noch eine Weile weitergehen. In Katalonien ist also am Montag Quim Torra im zweiten Wahlgang zum Regionalpräsidenten gewählt worden. Der 55-Jährige erhielt die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen, nachdem die Abgeordneten der Fraktion Gemeinsam für Katalonien und die der republikanischen Linken für ihn votiert und der linksradikalen KUP sich der Stimme enthalten hatten. Nach monatelangem Tauziehen, ich glaube es sind mittlerweile fast 6 Monate, hatte der im vergangenen Oktober von Madrid abgesetzte Regierungschef Carles Puigdemont am Donnerstag auf seine Kandidatur großzügig verzichtet und so den Weg für Torra freigemacht. Dieser beendete seine Antrittsrede mit dem Ausruf Vista Catalunya Lliure, es lebe das freie Katalonien. Hören wir mal die Nachrichten aus der ARD 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Viele Tote bei Flugzeugabsturz in Kuba. Die Maschine verunglückte kurz nach dem Start Havanna in der Nähe des Flughafens. An Bord waren mehr als 100 Menschen. 3 von ihnen sollen schwer verletzt überlebt haben. Mutmaßlicher Todesschütze an US Highschool festgenommen. Der 17-Jährige soll mit einem Gewehr und einem Revolver an der Schule in Texas um sich geschossen haben. Mindestens 10 Menschen starben, 10 weitere wurden verletzt. Sondergipfel islamischer Staaten fordert Schutztruppe für Palästinenser. Der türkische Präsident Erdogan sagte, eine solche internationale Friedenstruppe könne zum Beispiel nach dem Vorbild der Einsätze in Bosnien gebildet werden. Zuvor hatte er Israel für die Gewalt an der Grenze zum Gazastreifen scharf kritisiert. Al-Sadr gewinnt Parlamentswahl im Irak. Laut amtlichem Endergebnis entfallen auf die Liste des schiitischen Geistlichen 54 der 329 Sitze. Al-Sadr ist damit auf Koalitionspartner angewiesen. Als möglich gilt ein Bündnis mit dem bisherigen Regierungschef Al-Abadi, der auf Rang 3 kam. Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Harry und die US-Schauspielerin geben sich am Mittag auf Schloss Windsor das Jawort. Im Anschluss wird das Brautpaar in einer offenen Kutsche durch die Stadt fahren. Es werden mehr als 100.000 Schaulustige erwartet. Das Wetter heute im Westen und Nordosten trocken und sonnig, sonst wolkig mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte von 15 Grad im Oberallgäu bis zu 23 Grad in Brandenburg. Ja, ich sag mal kurz das Wetter hier im Zentrum von Barcelona. Strahlender Himmel, blau, blau, blau. So gut wie kein Wölkchen zu sehen, zumindest hier aus dem Fenster von Contrabanda FM im Studio an der Plaza Real im 2,5. Stock. Auch sehr warm. Wir haben schon Temperaturen weit über 20 Grad. Ja, Werner, das war die Top-Meldung heute. Die Hochzeit, die Traumhochzeit, die Märchenhochzeit, das Event, the Event. Aber wir hatten auch gesehen, die Türken machen mächtig Druck jetzt, auch auf Israel. Die muslimischen Türken sind natürlich sehr empört, was ihren Brüdern da angetan wird. Beziehungsweise wir sind alle empört, was da geschieht. Und das kann man nicht mehr entschuldigen. Die UN hat sogar gesagt, das wären absolute Kriegsverbrechen. Es wird mit scharfer Munition auf unbewaffnete Leute geschossen. Und das ist nach der Definition der Genfer Konvention ein Kriegsverbrechen, das eigentlich, muss man immer sagen, geahndet werden muss. Und mal sehen, ob so leider noch eine Weile so weitergeht. Israel hat ganz schnell nachgelegt und hat gesagt, das waren ja fast alles Hamas-Mitglieder, die da erschossen wurden. Und die sind ja als solche schon schuld, weil die Terroristen sind und so weiter und so weiter. So dreht sich die Propagandaschleife immer wieder im Kreise. Ja, also jetzt war es ja gerade am Anfang dieser Woche hat sich die Sache nochmal zugespitzt. Da schon am Ende März, Anfang April hat ja begonnen, was die in Gaza genannt haben, der große Marsch der Rückkehr und dieses Mal sehr gut vorbereitet und schon seit langem vorbereitet, die Proteste gegen die Gründung des Staates Israel. Und zum 70. Jahrestag dann, der Trump hat geruht, dann seine Botschaft zu verlegen von Tel Aviv nach Jerusalem, das war am Montag. Und aus diesem Anlass gab es jetzt also Demonstrationen heftiger und massenhafter denn je. Und natürlich, die israelische Armee hat reagiert wie immer, auf die Demonstranten geschossen. 60 wurden erschossen. Und nur jetzt am letzten Montag, Dienstag, und über 2000 verletzt, die Hälfte davon durch scharfe Munition verletzt. Ne? Und die haben also dann auch verlangt, das Ende der Blockade seit 10 Jahren, also ungefähr, wo Hamas damals die Wahlen gewonnen hat in Gaza. Dann hat Israel reagiert und einfach ganz Gaza blockiert, wo man nicht rein und nicht raus kann. Und aber andere Proteste auch in Cisjordanien und auch in der Nähe von israelischen Siedlungen, die dort illegal errichtet wurden im Westjordanland. Also das ist genauso wie der katalanische Unabhängigkeitsprozess. Es geht immer weiter, schon seit, wie gesagt, jetzt über 70 Jahren. Also dann Israel braucht auch wieder Lebensraum im Osten, macht da illegale Siedlungen in Cisjordanien, und dann wird uns das alles hier verkauft. Als Israel ist der einzige demokratische Staat im Nahen Osten, also Pustekuchen, auch innerhalb von Israel. Ne? Da werden Palästinenser, die irgendwie verdächtig sind, einfach festgenommen und eingelocht. Und da sind sie dann, sehen keinen Rechtsanwalt. Es wird keine Anklage gegen sie erhoben. Nichts, ja. Die sitzen da, einige schon über 10 Jahre lang, sind da eingelocht, und das nennen die Detention Administrativa. Also nicht Festnahme oder Gefängnis, sondern wie könnte man das nennen? Verwaltungstechnische Inhaftierung vielleicht. Okay, so dann Blödsinn. Folter ist nachgewiesen, ja. Dass die natürlich auch gefoltert werden in den Gefängnissen dort. Und auch eine andere Geschichte, ne? Wenn sie irgendwie feststellen, da ist ein palästinensischer Attentäter oder der hat das und das gemacht, selbst wenn es stimmt, gehen sie dann, also die haben diesen Verdacht, sagen, der war das, ja. Und wenn es stimmt, ist ja gut, ist ja okay, dass sie den festnehmen. Aber was sie dann auch machen, ist, dass sie das Haus zerstören oder die Wohnung zerstören, wo er und seine Familie wohnen. Und also das haben die Nazis sippenhaft genannt, solche Praktiken. Gut. Die haben natürlich festgestellt, Werner, dass viele der Attentäter, die das machen, die haben danach ein neues Haus. Das heißt, die werden aus Saudi-Arabien finanziert. Die bekommen dann ihre 50, 60, 80.000 Dollar überwiesen aufs Konto und können dann das Haus kaufen, beziehungsweise sich ein neues Haus kaufen. Das ist leider auch eine traurige Tatsache, dass viele Attentäter, die mit Messerattacken da auf Leute einstechen, natürlich auch finanziert werden. Und das ist eben die Antwort. Wie man das jetzt qualifiziert, ist natürlich richtig, das zu verurteilen, aber die Erklärung ist da und ja, willkommen in der bösen Welt. Okay, aber gut, nicht alles sind, es gibt auch positive Nachrichten, in Anführungszeichen, aus Israel selber. Ich meine, dort auch nicht alle Israelis unterstützen die Politik da von diesem Netanyahu. Und da gibt's auch Widerstand, Bewegungen von unten, bestimmte linke Zeitungen und Gewerkschaften, nur sind die eben die Minderheit. Ne? Auch Kriegsdienstverweigerer gibt's da. Gut, aber so wie das jetzt gelaufen ist, da in den letzten Tagen und Wochen, also sehr zufrieden wird der Netanyahu selber sein und natürlich auch sein Freund Trump aus den USA. Die haben das ja abgesprochen, die haben sich ja genau überlegt, dass sie die Botschaft nach Jerusalem verlegen, die haben sich genau überlegt, was sie da machen, was sie da anzetteln, und man muss wirklich sagen, die haben das provoziert, die haben das vielleicht sogar herbeigesehnt, damit endlich sich da mal was wieder bewegt in ihrem Sinne. Und das ist eigentlich das Schlimme, was da geschieht. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Niemandsland. И я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Die Position der Linken gegenüber Israel, die ist natürlich sehr, sagen wir mal, zwiespältig. Es gibt hier einen interessanten Kommentar von Herrn Peter Schaber in der Jungen Welt zu diesem Thema. Der sagt, dass die Botschaft klar war, Israel ist der Staat der Juden, die Rechtsregierung vertritt dessen Sicherheitsinteressen, die müssen vor allem militärisch durchgesetzt werden, denn die Gegner Israels, diverse palästinensische Gruppen und ihre Unterstützer, egal ob in Israel oder im Ausland, handeln wie immer natürlich ex definitionem aus niederen Beweggründen. Diese Auffassung teilen in Deutschland, anders als im Rest der Welt, auch viele sich ansonsten als progressiv verstehende Gruppen. Die Partei Die Linke etwa attestierte in einem mit den Grünen gemeinsam verabschiedeten Antrag für eine Resolution im Bundestag zur Gründung Israels, sei ein Schutzraum der Jüdinnen und Juden, in dem, also Israel sei ein Schutzraum der Jüdinnen und Juden, in dem sie frei und selbstbestimmt leben könnten. Den Einsatz für die Sicherheitsinteressen dieses Staates wolle man weiterhin als zentrales Prinzip der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik beibehalten, eine verklausulierte Rechtfertigung auch für Waffenexporte in die Region. Initiativen wie Boycott, Divestment and Sanctions, BDS, und in Solidarität mit den Palästinensern ökonomischen Druck auf die israelische Regierung aufbauen wollen, lehne man entschieden ab. Anders als im Falle anderer Staaten gilt vielen Linken in Deutschland nicht die israelische Linke als Bezugspunkt, sondern konservative und Regierungsinstitutionen. Wenn sich kritische Intellektuelle oder Kampagnen wie BDS, Organisationen wie die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost oder Jewish Antifa Berlin zu Wort melden, geht es häufig nicht um Dialog oder Austausch, sondern um Diffamierung. Benehme ich mich nicht als die gute Jüdin, die die Deutschen sehen wollen, dann werde ich sofort verteufelt, als Antisemitin und Nestbeschmutzerin, kritisiert Iris Heffetz von der Jüdischen Stimme. Und das sagen Linke, die Kritik an ihrer eigenen Regierung üben, aber mir nicht zugestehen wollen, meine Position gegenüber meiner Regierung zu haben. Vor 16 Jahren verließ die heute 53-jährige Israel. Geboren in einer, wie sie sagt, stockzionistischen Familie im Süden des Landes, leistete sie Militärdienst als überzeugte Zionistin, brachte es zur Offizierin in der Israeli Defense Forces. Irgendwann merkte sie, dass aber etwas nicht stimmte. Sie hörte von der Nakba, arabisch für die Katastrophe, der massenhaften Vertreibung von Palästinensern vor und während der Staatsgründung Israels. Wenn man Jüdin ist und in Israel lebt, soll man auf eine bestimmte Weise denken. Wer davon abweicht, gilt als Verräter, so Heffetz. Heiraten hätte sie in Israel auch nicht können. Ihr Mann ist nicht Jude. Mich ehen im Land unmöglich. Für sich und ihre Familie sah sie keine Perspektive mehr. Der Artikel ist sehr lang, nachzulesen in der Jungen Welt. Und ja, es sieht also wirklich nicht gut aus. Dann gab es gleichzeitig dieses Riesenevent der Eurovision. Das fand am vergangenen Wochenende in Lissabon statt. Da hat eine israelische Sängerin den ersten Preis gewonnen. Die gilt als Siegerin. Es handelt sich da um eine junge Frau, die entspricht überhaupt nicht den ästhetischen Schönheitsnormen, die die Modewelt den Frauen vorschreibt. Die ist weder schlank, noch groß, noch hochgewachsen, noch hat sie ein knochenartiges, hübsches Gesicht, wie die Modemacher das so vorschreiben in vielen Zeitungen. Und dieses Mädchen hat auch inhaltlich etwas gebracht. Sie hat sich da in einem Lied feministisch gegen Bullying geäußert. Und das ist natürlich sehr progressiv. Aber nun gibt es Stimmen, die sagen, das war Pinkwashing. Man benutzt also praktisch die Lesben und ja, progressive Anti-Bullying- und Anti-Diskriminierungsschiene, um zu zeigen, seht, die ist Israelin, Israel ist ein völlig progressives Land, genau wie der Westen, die kümmern sich um Schwule und Lesben. Nur gab es da sehr hässliche Bilder auch im Internet und in der Presse. Da sah man eben dieses Mädchen, wie sie gegen Bullying sang, dass man Leute nicht körperlich bedrängen soll und sie wegen ihrer Herkunft und ihres Aussehens verteufeln soll. Und gleichzeitig sah man israelische Soldaten, die palästinensische Jugendliche gepackt haben und wie Tiere davonschleiften. Und das war natürlich sehr bemerkenswert eigentlich, solche Szenen zu sehen und zu vergleichen, oder? Ja, ich habe das nicht gesehen, aber habe was gelesen drüber, über diese Frau, die da gewonnen hat. Es wäre eine Möglichkeit, jetzt zum Beispiel nächstes Jahr dann Palästinenser hinzuschicken. Warum eigentlich nicht? Ne? Wohin? Aber, wohin? Zum Euro. Ja, die gehören aber nicht zu Europa. Palästina gehört nicht zu Europa. Ja, aber es gibt ja israelische Palästinenser. Da könnten, warum machen sie das nicht? Ja, ja. Ne? Ja, klar. Ja, gut. Aber jedenfalls der Netanyahu, der kann sich halt alles leisten. Noch nicht mal mehr. In den letzten Jahren wird er von Saudi-Arabien angegriffen, von Iran natürlich weiterhin. Aber er weiß natürlich genau, er hat den Trump hinter sich und umgekehrt hat der Trump den Netanyahu hinter sich. Also was Trump angeht, der mordet auch weiter wie Netanyahu, wie du vorher gesagt hast in Nachrichten, ne? Wieder ein Massaker in Santa Fe in Texas. 10 Tote diesmal. Ja, halt, du hast gesagt, der mordet weiter. Ja, natürlich, weil er also, nichts unternimmt. Das musst du aber ein bisschen erklären, sonst verstehen das viele Hörer nicht. Also vor 3 Monaten, im Februar, gab es das vorletzte inzwischen Massaker dort in Parkland, da waren 17 Tote. Und wo dann danach Millionen in den USA demonstriert haben, gestreikt haben an den Schulen, an den Universitäten, sich junge Leute in den Netzwerken engagiert haben, im Fernsehen aufgetreten sind. Und was ist passiert? Nichts. Also nichts haben diese Massenproteste bewirkt. Es gab sofort eine Gegenkampagne von oben gegen diese Demonstration. Da wurde dann mit viel Geld das finanziert. Natürlich steckte hauptsächlich diese NRA dagegen. Dahinter, die Waffenlobby, die National Rifle Association. Genau, die das finanziert haben. Trump selber, ja, es sei schlauer, die Lehrer zu bewaffnen, um solche Fälle zu verhindern. Dann natürlich Fake News, die Menge, der FBI hätte dieses Massaker organisiert, um Trump zu schaden und so. Ja, gut, und dann kommt noch die Nachricht, dass Melanie Trump jetzt an den Nieren operiert wurde. Ne? Und die muss jetzt nicht, also es war offenbar kein leichter Eingriff, weil die jetzt eine Woche lang in der Militärklinik liegt. Aber es ist auch kein Wunder, ne? Wenn man mit so einem Typen verheiratet ist, das muss einem ja an die Nieren gehen, oder? Aber hallo, da kriegt man Nierensteine, Gallensteine und wenn man Pech hat, sogar noch Schlimmeres. Der Spiegel kommt diese Woche mit einem Titelbild. Da sieht man Trump als Stinkefinger. Der Trump hat sich also eine kleine Fingerpuppe gebastelt, die ist er selber und die hat er auf seinem Stinkefinger montiert und zeigt sie der Welt und in diesem Fall Europa. Da steht Goodbye Europe, tschüss Europa und Trump, ja, hat das eigentlich ganz klar. Nur Europa hat es mittlerweile auch ganz klar. Die haben also mittlerweile gemerkt, es geht nicht mehr. Aus Europa kommen mittlerweile auch Töne, die es so gegenüber Amerika noch nie gegeben hat. Der Ruhm Donald Trumps gründet auf amerikanischen Heldengeschichten, sagt der Spiegel, beziehungsweise sagt ein Kommentar im Spiegel. Herr Klaus Brinkbäumer sagt das. Trump erzählt, dass ihn Frauen wie Carla Bruni begehrt hätten, was Frauen wie Carla Bruni sofort wuchtig dementieren. Trump vermeldet unermesslichen Reichtum, doch wahr ist, dass Trump sich mit seinen Casinos derart ruiniert hatte, dass er 1990 netto 295 Millionen Dollar Schulden hatte. Banken und Papa retteten ihn. Die größte Heldengeschichte handelt von Trumps Verhandlungsgeschick, doch auch diese Erzählung ist Quatsch, da Trump die Kunst des Deals niemals beherrschte. Er bezahlte als Geschäftsmann viel zu viel Geld für miese Immobilien und hat als Politiker keine Geduld. Er will nichts wissen. Er ist nicht vorbereitet, kann weder mit langfristiger Strategie noch mit flexibler Taktik etwas anfangen. Trump kann nur zerstören und nur das tut er. Das Klimaabkommen kündigte er auf, indem er einen besseren Deal für Amerika versprach, aber dem Versprechen folgte nichts. Kein Plan, kaum Gespräche. In Trumps Washington existiert allein die Lehre der Ablehnung des Obama-Erbes. Trump versprach, auch die Gesundheitsreform zu verbessern, aber die Details sind lästig, komplex, verdammte Details, fucking Details eben. Also ramponierte Trump auch diese Reform und schaffte nichts Neues. Nun das gleiche Spiel auf der Weltbühne. Das Atomabkommen mit Iran, den schlechtesten Deal der Geschichte, nannte es Trump, weshalb er den Ausstieg der USA vollzieht. Die Verhandlungen 2015 erfolgreich beendet, waren ein Meisterstück internationaler Diplomatie. Neue sind nicht vorbereitet. Was bedeutet der Schritt für die USA? Trump will das iranische Regime durch Sanktionen brechen. Doch Iran wird nicht einknicken, schon aus innenpolitischen Gründen. Wer in Teheran schwach wirkt, wird abgeräumt. We will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Die Reihen werden sich eher schließen. Gruppen wie die Hisbollah dürfen von Iran unterstützt Konflikte im Jemen oder im Libanon anheizen, so nah wie möglich an Israels Grenzen. Iran wird vermutlich nicht die maximale Eskalation anstreben, von der es selbst nichts hätte, sondern womöglich keine Beobachter mehr ins Land lassen, keine Auskunft mehr geben über angereichertes Uran, in Nebelhüllen, was der Westen gern aufklären würde. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, ich habe hier einen kleinen Nachrichtenblock vorbereitet. Wie gesagt, Barcelona-Nachrichten vom heutigen 19. Mai 2018. Thema Polizeigewalt. Die Taser genannten Elektropistolen, von denen die Mossos de Squadra 134 Stück bekommen sollen, lassen laut Presseberichten auf sich warten. Die Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia, so heißt diese Institution, zuständig für die Freigabe der Waffen, hat bisher noch kein grünes Licht gegeben. Die Mossos waren in der Vergangenheit wegen verschiedener brutaler Einsätze in Verruf geraten, unter anderem wegen des Todes von Andrés Benítez im Raval. Die Organisation Stop Taser Pistolen warnt davor, die Polizei mit dieser Waffe auszustatten. Laut Amnesty International sind seit 2001 über 500 Menschen durch die Stromschläge aus Taserwaffen getötet worden. Thema Spaß, Lärm und Sauftourismus. Große Mode ist es schon seit langer Zeit in Barcelona, sogenannte Junggesellenabschiede bzw. Polterabende, hier allerdings ohne Scherben, zu feiern. Offizielle Statistiken gibt es nicht, doch über das Ausmaß dieses Touristenspaßes braucht man nur, um darüber sich klar zu werden, braucht man nur an einem x-beliebigen Wochenende nur einmal durch die Touristenbrennpunkte Barcelonas wie Altstadt, Olympiahafen, Ramblas und so weiter zu wandern, um sich ein Bild zu verschaffen. Roberto Torregrossa, Präsident des katalanischen Berufsverbandes Tourismus, ACPT heißt er, in der Abkürzung auf Katalanisch, erklärt, dass das Phänomen klare Aufwärtstendenzen zeigt. Diese Art von Tourismus lehne man strikt ab, so Herr Torregrossa. Dies sei kein Qualitätstourismus. Der Rathausabgeordnete Francisco Sierra definiert das Problem des sogenannten Junggesellenabschiedes so. Sie kommen frühmorgens mit Flugzeugen aus Manchester, Kopenhagen und so weiter zum Beispiel. Sie betrinken sich. Sie machen durch unzivilisiertes Verhalten auf sich aufmerksam und fliegen am folgenden Morgen mit dem ersten Flugzeug wieder ab. Für die Anwohner bedeutet das Lärm, zertrümmertes urbanes Mobiliar, eingetretene Haustüren, erbrochenes Urinpfützen, Geschrei, Grölen. Ein ganzer Industriezweig hat sich um diesen Sauf- und Spaßtourismus herum etabliert. Bordell-Events, Camp Nou-Führungen, Pokerturniere, Nackttanzkneipen, Pornosäle und so weiter. Adventus Travel, die britische Agentur, ist hier ganz groß im Geschäft. Sauf- und Ficktourismus für Briten. Die Preise für Unterkunft und sogenannte Events schwanken hier zwischen 75 und 270 Euro pro Person für zwei Nächte. Mit im Geschäft ist auch die britische The Stack Company oder die französische Crazy Voyage mit Pornoabendessen im Salah Bagdad. Ja, das ist Sodom und Gomorra. Hm? Da ist der Verfall der Sitten. Ich meine, Porno-Abendessen, das heißt, da beim Essen sich so etwas anzugucken, ist ja eigentlich nicht gerade die feine Art, oder? Ja, oder du musst Eier essen oder was weiß ich. Ja, nee, und es kann ja noch schlimmer werden. Also vielleicht verlängert sich sogar die Touristensaison noch dieses Jahr, wenn die jetzt beim Oktoberfest die Bierpreise erhöhen. Bis zu 12 Euro soll das Maß kosten. Dann kommen die vielleicht auch noch hierher und feiern das Oktoberfest hier. Ja, und die Interkontinentalflüge nach Barcelona haben ja zugenommen. Es gibt ja neue Fluglinien, die den Flughafen El Prat ansteuern und so weiter und so weiter. Nächstes Thema bei den Barcelona-Nachrichten, Arbeit und Lohn. 14,2% mehr Arbeitsplätze sind seit Ende 2017 wieder im Bausektor hier in Katalonien zu verzeichnen. Hilfsarbeiter und Maurer sind die gefragtesten Posten hier. Die Zahlen veröffentlichte am Montag das Observatorio Industrial de la Construcción. Thema Waffen für den Separatistenstaat. Die Jugendorganisationen der rechtskatalanistischen PDeCAT, Partei Puigdemonts, erklärten am Wochenende durch einen Sprecher, dass die katalanische Republik, einmal von Spanien abgespalten, eine Armee brauche, die dann auch in der NATO sein könne. Nach dem Motto, gebt uns endlich Waffen. Separatismus noch einmal. Am Montag wählte, wie gesagt, das Regionalparlament von Katalonien den rechten Politiker von Junts per Cat, Quim Torra, zum neuen Präsidenten der katalanischen autonomen Regierung. Torra ist ein überzeugter Separatist und glühender Spanienhasser. Er versprach in seiner Antrittsrede seiner Anhängerschaft noch mehr Separatismuspolitik und eine strikt ethnische Trennung der Bevölkerung Kataloniens. Eine Art reine Katalanen sollen streng von den anderen Katalanen, den spanischen, also nicht reinen Katalanen, getrennt werden. Nur für Letztere wolle er Politik machen, das hat er ganz klar betont. Spanier hatte der Präsident schon in früheren Zeitungsartikeln, wie vorhin auch zitiert, als Bestien bezeichnet. Nächstes Thema, Thema sich arm arbeiten. Neue Zahlen des Netzwerks der Aufmerksamkeit für Personen ohne Zuhause. Ich habe das wörtlich übersetzt. Xarxa d'Atención a Personas Sense Llar mit Sitz hier in Barcelona enthüllen. Die Zahl der Obdachlosen, die einen Arbeitsplatz haben, jedoch keine Wohnung bezahlen können, ist in den letzten Jahren von 5% im Jahr 2012 auf 15% 2017 gestiegen. Das heißt, die Leute arbeiten, viele haben einen Ganztagsjob und können sich von dem Geld aber keine Wohnung leisten. Auch heißt es in dem Bericht, 80% der Obdachlosigkeit in Barcelona hat mit dem erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt zu tun. Das heißt nicht dem Fehlen von Arbeit. Das heißt Mietpreissteigerungen, Gentrifizierung, Verdrängung der autochthonen Bevölkerung durch Spekulanten und internationale Immobilienfonds. Dann das Thema Gentrifizierung 2. Der San Antonio-Markt wird wiedereröffnen. Nach 9 Jahren Umbauzeit und 80 Millionen Euro Kosten wird am kommenden Mittwoch, am nächsten Mittwoch, im Stadtteil San Antonio der Markt wieder eröffnet. 235 Läden soll es da geben, davon 52 für frische Lebensmittel, also Wurst, Käse, Fisch, Gemüse, Fleisch, Obst und so weiter, 78 für Waren gemischter Art und 78 für den sonntäglichen, und das interessiert viele Hörerinnen und Hörer vielleicht, Büchermarkt wird es geben. Archäologische Reste der Via Augusta aus der Römerzeit und Teile einer Festung aus dem 17. Jahrhundert werden dort sichtbar gemacht. Das heißt, was hier sehr geschmackvoll an vielen Stellen in Barcelona gemacht wurde, unter anderem auch an dem Santa Catarina-Markt oder am Borne-Markt, ist, man lässt einen Teil der Ausgrabungen offen, dem Publikum zur Schau, oder legt große feste Glasplatten darüber mit Informationstafeln, und dann kann man ganz gut und sehr anschaulich sehen, was da vor Jahren oder Jahrtausenden eigentlich einmal gewesen ist. Das Problem ist also bei der Wiedereröffnung des San Antonio-Marktes, dass in diesem Viertel aufgrund der brutalen Gentrifizierung bald wohl kaum mehr bodenständige Bevölkerung sein wird. Denn die wird gerade durch die Wohnraumspekulation verdrängt. Thema Kultur. Umsonst und drinnen. Die lange Museumsnacht steht an. Am heutigen Abend, Samstag, 19. Mai, öffnen 80 Museen und Kulturinstitutionen bis 1 Uhr nachts ihre Pforten für das interessierte Publikum hier in der Stadt. Orte wie das Picasso-Museum oder das Gaudi-Haus La Pedrera werden natürlich nur schwer zugänglich sein wegen des Massenandrangs. Reservierungen sind hier zu empfehlen übers Internet. Die Adresse ist lanitdelsmuseus.cat. lanitdelsmuseus.cat. Da kann man sich anmelden und, wie gesagt, reservieren. Im CCCB, also dem Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, gibt es Ja La Llum Negra, das schwarze Licht, eine Sonderausstellung für alle Freundinnen des Okkulten, der Geheimtraditionen in der Kunst. Im MACBA, Museum d'Art Contemporáneo, wird eine Ausstellung der britischen Künstlerin Melanie Smith, die in Mexiko lebt, zu sehen sein. Und so weiter. Ich kann nicht alles aufzählen, das würde uns jetzt eine Stunde in Anspruch nehmen. Es gibt also eine Menge zu entdecken und zu bestaunen. Geht auf die Website. Ich wiederhole nochmal. lanitdelsmuseus.cat. Und die letzte Meldung zum Thema Barcelona-Nachrichten. Obdachlose in Barcelona. Die am Donnerstag dieser Woche von der vorhin zitierten Charcha d'Atención a Personas Sense Llar durchgeführte Obdachlosenzählung in Barcelona ergibt folgende Zahlen, hinter denen sich traurige und erschütternde Schicksale verbergen. 2099 Personen schlafen in Asylen, 536 in Wohnheimen und immer mehr in diesen Chabolas, in diesen Elendsiedlungen, die sich überall etablieren, zum Beispiel im Bezirk 21 Arroba, das ist ein Bezirk, das ist das Poblenou, da entsteht eine kleine Elendshüttenstadt, die immer mehr Menschen und Obdachlose anzieht. Innerhalb des letzten Jahres ist die Zahl der vom Rathaus betreuten Obdachlosen um 30% gestiegen. 3.591 obdachlose Menschen sind es mittlerweile offiziell insgesamt. Aber auch Hilfe naht. 34,2 Millionen Euro will das Rathaus von Bürgermeisterin Ada Colau für Infrastruktur zur Beseitigung der Obdachlosigkeit 2018 bereitstellen. 210 Menschen schlafen allein in Ciudad Bella auf den Straßen. So, hier endet der Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Ein Lied und dann kommen wir mit Kultur. Heute war ein wirklich langer Tag. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Ja, fast zum Ende der Sendung. Ein bisschen Punk. Werner, du hast Kino auf dem Programm. Erzähl mal, was gibt's ja, da? Ja, also normalerweise spreche ich ja immer über die Filme, die im Goethe da gratis vorgeführt werden am Dienstag und am am Dienstag um 20 Uhr jede Woche. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, nächste Woche nicht. Ausnahmsweise fällt das nächsten Dienstag aus. Da machen die Leute vom Goethe-Institut Betriebsausflug. Aber jetzt den letzten, den wir schon letzte Woche angekündigt haben, am letzten Dienstag, den habe ich mir angeguckt. Der deutsche Freund ist der Titel. Und also wirklich sehenswert. Ne? Das ist eine Liebesgeschichte zwischen der Tochter von einer jüdischen Familie, die emigriert ist nach Argentinien, und der Sohn auch von einem hochrangigen deutschen Nazis, der dann später auch nach Argentinien gegangen ist. Die wachsen da also zusammen als Nachbarn auf und verlieben sich dann langsam und auch als erwachsene Menschen haben sie noch eine Beziehung immer wieder mal unterbrochen zwischen Argentinien und Deutschland. Und das war auch ganz interessant. Also bis Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, immer vor dem Hintergrund eben in den beiden Ländern, was da passiert ist, die Revolte Mai 1968, Militärdiktatur in Argentinien, und auch ein bisschen autobiografisch der Film, weil die Regisseurin Janine Meerapfel hat ungefähr diesen Hintergrund auch. Und also wer den Film, der war am letzten Dienstag im Goethe-Institut, und den kann man sich aber ausleihen, auch beim Goethe-Institut, ne, auf einer CD in der Bibliothek. Ja, und dann war ich gleich nochmal im Kino, obwohl das leider nicht gratis war, aber ich war dann am Mittwoch dort, da kostet es nur die Hälfte, da ist der, gibt's das in Deutschland eigentlich auch, El Día del Espectador? Ja klar, da gibt's alles Mögliche. Der Tag des Kinobesuchers, und da zahlt man dann nur die Hälfte. Also was ich mir da angeguckt habe, war Lucky. Auf Empfehlung von Ursula, vielen Dank Ursula, guter Tipp. Lucky ist so ein Typ, der ist so ungefähr 90 Jahre alt. Und warte mal, ich steck mir jetzt eine Zigarette in den Mund, aber ohne sie anzuzünden, ne, so muss man sich denn vorstellen, wie Lucky Luke, so ein bisschen so ein Cowboy-Typ, aber eben 90 Jahre alt. Ne? Und der wird gespielt von Harry Dean Stanton. Das ist auch der Hauptdarsteller von dem Film Paris, Texas von Wenders. Dort spielt er den Travis. Und jetzt geht's also in diesem neuen Film, wo er ebenfalls die Hauptperson ist. Sonst hat er immer Nebenrollen gespielt, so als Charakterdarsteller. Und da stiefelt er jetzt durch die Landschaft. Und es ist, also mir hat das sehr gut gefallen. Ne? Er sieht auch so genauso aus eigentlich wie damals bei Paris, Texas, nur eben sehr viel älter. Und übrigens, der Film wurde in USA, Uraufführung war im September letzten Jahres, und da gerade im September letzten Jahres ist er dann auch gestorben. Und irgendwie darum geht's in dem Film, ne? Sterben, das heißt, er ist letztes Jahr im September gestorben. Ja, ja. Und es ist, wie soll ich sagen, also keine Schießereien natürlich, ne? Keine Entführung, also höchstens wird der Zuschauer entführt von diesem Lucky da, ein ganz einfacher, bescheidener Film, heißt es hier in der Ankündigung auch, über nichts Besonderes, aber über alles, was wichtig ist. Und das ist tatsächlich so. Ne? Also sein Verhalten und alles, was er sagt, ob jetzt alleine, ob er alleine vor sich hin murmelt oder im Gespräch mit anderen, ist bestimmt irgendwie von davon, dass er weiß, allzu lange wird er nicht mehr leben. Jetzt werden da aber keine tiefen philosophischen Diskurse dir vorgesetzt, so wie zum Beispiel Borges, der dann gesagt hat, bald werde ich wissen, wer ich bin. Also so ein Quatsch nicht. Ne? Aber alles geschieht irgendwie zwangsläufig, wie fast unbewusst und überhaupt nicht gekünstelt. Also wirklich empfehlenswert. Seit ein paar Wochen im Kino, Lucky von John Carroll Lynch. Der ist übrigens auch bei kennen wir den im Prinzip aus dem Film Fargo, wo er die Rolle von dem Mann von der Polizistin spielt. Ne? Und der ist eigentlich Schauspieler, aber dieser Film ist jetzt sein Debüt als Regisseur. Also sehr empfehlenswert. Realismus ist die Praxis, eine Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Also was du damit meinst, dass du kriegst, was du siehst, hä? Aber was du siehst, ist nicht, was ich kriege. Tja, die Leute hier nennen mich Lucky. Präsident Roosevelt ist abgehauen. Wie kann eine 100-jährige Schildkröte abhauen? Um Howards Willen hoffe ich sehr, dass sie bald wieder auftaucht. Ich hab so einen Anfall gekriegt, ich bin umgefallen. Lucky hat's umgehauen. Ja und? Man wird doch mal hinfallen dürfen. Keine Anzeichen für Gehirnerschütterung. Lungen großartig, obwohl sie rauchen, kriegen sie genug Bewegung. Ich laufe die ganze Zeit rum und mache jeden Tag 5 Yoga-Übungen. Echt cooles Outfit, Cowboy. Ich hatte Todesangst. Ich dachte, da draußen ist gar nichts. Alles nur schwarz. Die große Leere. Ist ja amore la passione. Ja, das war Lucky. Sehr vielversprechend. Ich werde mir den Film natürlich ansehen, sobald ich Gelegenheit habe. Das ist die Niemandsland Kino Ankündigungsmusik. Das ist der Trailer für Niemandsland Kino, okay? Jetzt haben wir die richtige. Gibt also etwas Richtiges im Falschen. Ja, gut. Also, wie gesagt, nächsten Dienstag kein Club-Kino im Goethe. Dafür kann man dann am selbigen Dienstag woanders hingehen. Nicht ins Kino, sondern in die Cineteca. Das ist auch ein Kino. Bueno, es war ein Kino eigentlich. Heute ist es ein Stadtteilzentrum in San Andreu. Und da wird vorgestellt Despegando. Manual d'Occupation, also das Handbuch des Hausbesetzers, könnte man das übersetzen. Und da gibt es alle möglichen Tipps und praktische Hinweise, wie man ein leerstehendes Haus oder eine leerstehende Wohnung wieder zum Leben erwecken kann. Und organisiert wird das von der Oficina per l'Occupation, also das Büro für Hausbesetzung. Das ist dann nächsten Dienstag um 19 Uhr beginnt es schon in diesem Stadtteilzentrum Cineteca in der Rambla de Fabra e Puig Nummer 28. Und dann zwei Tage später am selben Ort gibt's einen Dokumentarfilm La Revolution acabó en mayo. Aber die sprechen da nicht über den Mai 2018, sondern über den Mai 2015. Die sprechen da über den Mai 1937. Dokumentarfilm Miquel Muñoz am Donnerstag um 20 Uhr und die beziehen sich darauf, dass eben damals die CNT hier beim Bürgerkrieg, die wollten ja nicht nur die Faschisten besiegen, sondern gleichzeitig auch eine Revolution machen, also mit Vergesellschaftung der Produktionsmittel und so, aber das war dann eben im Mai zu Ende, wo sich dann langsam die Kommunisten durchgesetzt haben und die Anarchisten kaltgestellt haben. Fast schon zum Ende des heutigen Niemandslandes möchte ich einen kleinen Nachruf einflechten. Dieter Kunzelmann ist tot. Der Ex-Kommunade ist in Berlin gestorben. Er galt als Chefprovokateur der Studentenbewegung. Du hast gesagt, da war der Teufel los. In Berlin war auch der Teufel los. Zusammen nämlich mit Fritz Teufel gründete er in Berlin-Friedenau die legendäre Kommune 1. Nun ist Dieter Kunzelmann, wie gesagt, im Alter von 78 Jahren gestorben. Das bestätigte sein früherer Anwalt Hans-Christian Ströbele. Kunzelmann gehörte zu den Protagonisten der 68er Bewegung. Mit seinen Happenings galt er als Chefprovokateur der Studentenbewegung. In den Künstlerkreisen Münchens gründete der am 14. Juli 1939 in Bamberg geborene Kunzelmann 1959 den deutschen Ableger einer situationistischen Internationale, eine Art Widerstandszelle im Kulturbereich. Nach seinem Weggang aus München gehörte Kunzelmann zu den Gründern der Terrorgruppe Tupamaros West-Berlin, die mehrere Attentate mit Brandbomben in der Stadt verübte. Anfang der 80er Jahre war er Mitglied der Fraktion der Alternativen Liste, dem Vorläufer der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, wo er immer wieder mit spektakulären Protestaktionen hervortrat. Ich weiß nicht, ob du den mal kennengelernt hast in West-Berlin während deiner Zeit, als du da warst, den Kunzelmann. Nee, weil der ja dann relativ früh nach München gegangen ist. Also, aber Kommune und diese Geschichten, das weiß man natürlich. Ja, bueno, Kunzelmann ist tot, aber Detlef lebt noch. Also ich meine jetzt nicht unseren Dedi hier, sondern Detlef gibt es ja einige auf der Welt. Einen, der in Berlin wohnt und der hat heute Geburtstag. Viele Grüße, Detlef. Und wir verabschieden uns. Schlussworte, Werner, kurz und knapp, wie immer. Und wenn ich keine Lust habe zum Schlusswort. Ja, dann tschüss. Dann sage ich einfach tschüss und aufpassen mit der Inflation. Das Petroleum ist innerhalb von letzten Monat um 6,7% gestiegen. Erdöl. Petroleum gehört in die Petroleumlampe. Das ist noch billig. Erdöl ist gestiegen. Liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, ich bedanke mich, dass Sie 2 Stunden dabei waren und haben uns zugehört. Waren vielleicht einverstanden mit vielem, was wir gesagt haben, mit manchem vielleicht auch nicht. Dann würden wir uns auch freuen, wenn wir Ihren Widerspruch hervorgerufen hätten, denn wir sind offen. Tschüss, werden Sie glücklich, ein wunderschönes Wochenende. Auf Kontrabanda FM gibt es viele, viele hörenswerte Sendungen. Bleiben Sie auf 91.4 FM, an den UKW-Empfängern daheim in den Stuben und unterwegs in den Kraftdroschken. Tschüss, Agur. Ist auf dieser Erde, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein. Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nicht vernommen, dass etwas recht war und dann war's auch so.